Der Leiter der zweiten Europaabteilung des Außenministeriums der DVRK, Kim Songyong, traf sich am 17. April mit dem Chefredakteur für Auswärtige Angelegenheiten des französischen Fernsehsenders TF1, Scott Mitchell, und teilte ihm den Standpunkt der DVRK zur Lage der koreanischen Halbinsel mit. Er sagte, in der Zeit, wo die USA unter Einsatz zahlreicher strategischer Vermögen die gemeinsamen Militärübungen im bisher größten Umfang durchführen, lassen sie wiederum eine Kriegsflotte mit dem atomgetriebenen Flugzeugträger in die Gewässer der koreanischen Halbinsel eindringen, wodurch die Lage der Halbinsel an den Rand eines Krieges getrieben werde. Angesichts der gegenwärtigen Lage und der Gewalttat der USA bemühe sich die DVRK darum, mit eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Landes und der Welt zu verteidigen. So habe er den prinzipienfesten Standpunkt der DVRK hervor.